Kapital 5. Er fragte sich, wie sie es sich leisten konnte, so einen Wagen zu fahren. Vielleicht war ihr Ex-Mann vermögend gewesen. Sie hatte ja gemeint, dass sie noch Kontakt haben. Er lenkte ein und sie führen auf den Parkplatz eines amerikanisch aussehenden Ladens. Ein American Diner? Er grinste. Ich mag zwar keine Burger, aber ich mag andere Sachen, die es hier gibt. Sie stiegen aus und gingen in den Laden, wobei er vorbildlich ihr die Autotür aufhielt und dann die Eingangstür. Sie leckhellte. Du bist ja ein richtiger Gentleman der alten Schule. Er grinste. Nur die Kleidung mag ich nicht. Er hatte eine kurze Hose, dazu ein passendes Shirt seiner Lieblingsband an. Ich finde, der Look steht dir auch besser. Er grinste. Das hat das Leben eines Künstlers als Vorteil. Man kann tragen, was immer man will. Man sieht trotzdem gut aus. Sie sah sich das Shirt genauer an. Stimmt, auch wenn ich deinen Musikgeschmack nicht teile. Er grinste. Ich habe keinen Musikgeschmack. Ich liebe alles an Musik. Nur gibt es eben keine Bandshirts von zum Beispiel Beethoven. Sie grinste. Im Internet bestimmt. Sie suchten sich einen Platz in der Ecke. Er saß immer da, wen er hier aß. Es war in der Nähe der Toiletten und weit genug von der Tür und uneinsichtig, dass man ihr, wen nötig, nicht erkannte. Eine Kellnerin kam zu ihnen und sie bestellten sich beide was zu trinken. Caroline wollte eine Schorle und er trank ein Wasser. Sie ließ ihnen eine Karte da. Als sie ging und er ihr hinterher schaute, bemerkte er, dass ein Mann zu ihnen herüberschaute. Erst dachte er würde die Kellnerin anschauen, aber als sie an ihm vorbei war und er weiter zu ihnen schaute, hatte er das mulmige Gefühl, doch jemand habe ihn erkannt. Sie sahen in die Karte. »Sie haben hier gute Burger, allerdings esse ich lieber die Barbecue Spare Ribs.« Sie warfen einen Blick in die Karte. »Haben die hier auch Krautsalat?« Er sah sie über seine Karte hinweg an. Sie erwiderte seinen Blick. »Der steht nicht auf der Karte, aber ja.« Sie lächelte und legte die Karte zur Seite. Er wusste, dass sie nicht das erste Mal in einem solchen Laden war. Die meisten hatten zwar einen Krautsalat, der unglaublich lecker war, aber er stand nicht in der Karte und war nur ein Geheimtipp für Kunden, die es wussten. Er sah zu dem Mann, der immer noch zu ihnen schaute. Er saß alleine an seinem Tisch, war anscheinend gerade mit dem Essen fertig geworden, als sie reingekommen waren. Vor ihm stand noch ein halbes Glas Bier. Der Mann saß seitlich zu ihnen, weswegen Rainer so enorm der Blich zu ihnen aufgefallen war. Plötzlich sah er, wie der Kerl sich mit einer Hand unter dem Tisch über eine größere werdende Beule in seiner Hose streichelte. Caroline stupste ihn an. Entschuldige, was? Sie lachte leise. Ich habe den Typen schon bemerkt. Der starrt auf mich den Arsch, seit wir reingekommen sind. Rainer überlegte aufzustehen und ihm die Meinung zu sagen, aber Caroline packte seinen Arm. Warte, ich habe eine bessere Idee. Als ihr Essen gekommen war und sie über dem Essen waren, stand der Typ plötzlich auf und kam auf sie zu. Vermutlich, weil er dachte, dass sie jetzt nicht einfach gehen könnten. Als er an ihrem Tisch stand, sah ihn Caroline fragend an. Für Rainer sah es so aus, als würde der Mann direkt kommen, wen sie ihn nur anfassen würde. Sie hatte also nicht nur auf ihn eine solche erotische Ausstrahlung. Ja? Fragte sie freundlich und höflich. Entschuldigung, aber wäre es möglich, dass ich mich zu Ihnen setze? Ich sitze da hinten ganz alleine. Er sah Rainer nicht mal an, als sei er gar nicht da. Natürlich, der Mann ging sein Glas zu holen und freute sich anscheinend. Der scheint sich aber sicher, dass er heute einen Schuss landen würde, meinte Rainer sarkastisch. Caroline setzt sich nun neben ihn, sodass der Mann gezwungen war, sich ihr gegenüberzusetzen. Na ja, mal sehen, wie er sich verhält. Er sah etwas enttäuscht aus, als er zurückkam. Als er sich allerdings ihr gegenübersetzte, freute er sich, weil er sie direkt anschauen konnte. Rainer wunderte sich, wie einfach es ihm fiel, die Emotionen des Kerls zu deuten. Ihn dagegen konnte er geflissentlich ignorieren, was er auch die ganze Zeit übertat. Während sie aßen, sah der Mann ihn nicht einmal an. Er stellte sich als Thorsten vor, gab ihr die Hand. Sie sagte ihm ihren Namen. Rainer spürte, wie ihre Hand auf seinem Schoß lag, nachdem sie seine losgelassen hatte. Sie streichelte ihn beruhigend. Anscheinend hatte sie was mit dem Kerl vor. Er beschloss, den Typ zu ignorieren und seine unhöfliche Art ihm gegenüber fürs Erste zu vergessen. Er aß schweigend und hörte dem Typ bei seinen Anmachsprüchen zu. Er erzählte, was er beruflich machte, dass ihm das Casino auf der anderen Straßenseite gehörte und sie ja gerne mal zu ihm mit rüberkommen könne. Er erzählte, was für teure Hobbes er hatte und sich leiten konnte. Der Typ war einfach nur in Riesenangeber. Rainer verdiente mit seinen Büchern auch viel und sicher mehr als der Typ hatte. Aber damit anzugeben, um seine Frau zu beeindrucken, war ihm nie in den Sinn gekommen. Rainer wollte etwas sagen und schwieg doch, als Carolines Hand ihn leicht drückte. Als sie mit dem Essen fertig waren, fragte er, ob sie einen Nachtisch wolle. Allerdings meinte er offensichtlich seinen Schwanz und nicht ein Eis oder ähnliches. Sie nickte und sah Rainer an. Der sagte, »Das Bananeneis hier ist hervorragend.« Der Mann sah ihn nun endlich mal an. Der Blick, den er zugeworfen bekam, hätte nicht verächtlicher sein können. Der Typ schien ihn für zu vorlaut zu halten. Das Bananeneis war nicht ohne Grund seine Empfehlung gewesen und war eine eindeutige Anspielung. Caroline grinste ihn an. Sie hatte es verstanden, der Kerl vermutlich weniger. Er schien ihn nicht für einen Konkurrierenden zu halten. Er rief die Bedienung und sagte, es würde auf seine Rechnung gehen und dass sie noch 2 Bananeneis bekommen würden. Rainer sah die Bedingung an. Sie kannte ihn. Er zuckte mit den Schultern. 3 bitte. Ich kann es aber auch selbst bezahlen. Der Kerl sah ihn arrogant an. Das zweite war für dich. Ich esse kein Eis. Rainer zuckte erneut mit den Schultern. Dann eben 2. Wen der Typ ihnen ihr Essen bezahlen wolle, bitte. Eine Eingebung folgend und in sich lächelnd dachte er, wie viel er wohl noch im Geldbeutel hatte. Er nahm seinen Geldbeutel aus der Tasche, zog grinsend 200 Euro raus, gab sie der Bedingung und meinte dann, übernehme ich das Trinkgeld. Gott, was? Er nahm sein... Ja, friss das, du geiler alter Sack, dachte er in sich schreiend. Die Bedingung traute ihren Augen nicht. Er gab immer viel Trinkgeld, aber das war etwas übertrieben. Andererseits musste er nicht fürs Essen zahlen und er konnte es sich mehr als leisten. Er sah aus den Augenwinkeln, wie Caroline unverschämt grinste. Die Bedingung wuselte davon, dass er viel verdiente und großzügig Trinkgeld gab. Der Kerl starrte ihn ungläubig an. Rainer lachte in sich hinein und zeigte aber keinerlei Gefühlsregung äußerlich. Anders als der Kerl, der seine Gefühle offenbar nicht verbergen konnte. Dann sagte er zu Caroline, »Darf dein Sohn so viel Geld einfach rauswerfen?« Rainer, der gerade getrunken hatte, verschluckte sich so heftig, dass er fast 5 Minuten hustete und Caroline ihn auf den Rücken klopfte. War das sein Ernst? Was zur Hölle bildete sich der Kerl ein? Klar, Caroline hätte wirklich seine Mutter sein können, aber wie kam er denn auf den dummen Gedanken? Lag es daran, dass sie so vertraut miteinander umgingen? Caroline klopfte ihm auf den Rücken, bis es ihm etwas besser ging. Dabei grinste sie aber die ganze Zeit. Die Kellnerin brachte ein paar Tücher, um das verschüttete Getränk wegzuwischen. Als er wieder reden konnte, entschuldigte er sich mehrfach bei ihr für die Überschwemmung. Die meinte, das sei kein Problem. Dabei grinste sie ihn komisch an. Natürlich, bei dem Trinkgeld würde sie sicher kein Problem damit haben. Rainer sah den Kerl an. Sahen sie wirklich wie Mutter und Sohn aus? Er ist Schriftsteller und verdient sein eigenes Geld. Was? Was? Also, wollte sie dem Kerl etwa in dem Glauben lassen, dass er ihr Sohn war? Er sah, wie der Mann beruhigt aussah. Er hatte nach seinen Husten offenbar gezweifelt, dass es so war, wie er geglaubt hatte. Als das Eis kam, hatte der Mann angefangen, immer unruhiger zu werden. Irgendwann merkte er, dass Caroline ihr Bein komisch bewegte. Da ahnte er, was vorging. Sie hatte offenbar mit dem Fuß an seinen Eiern herumgespielt unter dem Tisch, dass es niemand mitkriegte. Erst hatte er gedacht, es lag daran, wie Caroline ihr Eis aß. Er spürte selbst eine Erregung in seiner Lenden. Als die Rechnung kam, die junge Kellnerin sah ihn dabei immer noch sehr lächelnd an, etwas, worüber sie sich wunderte. Sie war zwar immer höflich und aufmerksam zu ihm, aber so, wie sie ihn jetzt anschaute, hatte er das Gefühl, sie wäre mit ihm gleich in die Kiste gesprungen. Hatte Geld wirklich solche Macht? Es hatte ihn nie interessiert. Ja, er verdiente nicht allzu schlecht, allerdings war ihm das egal. Er erwartete vom Leben nicht übermäßig viel. Thorsten bezahlte und sie aßen noch kurz und redeten, während sie ihre Gläser leerten. Thorsten beachtete ihn wieder nicht. Das ärgerte ihn. Als sie sich verabschieden wollten und der Caroline frage, ob sie noch mit zu ihm ins Casino kommen würde, schüttelte sie den Kopf. Ohne Vorwarnung drehte sie den Kopf, legte ihre Hand auf Rainers Schwanz und küsste ihn. Als sie sich löste und beide schwer atmeten, sah Rainer gerade noch, wie Thorsten im Klo verschwand. Caroline lächelte. Er stand auf. »Ich muss auch mal.« Sie nickte. »Verdammt, was dachte sie sich denn? Der Typ hatte...« Habe ich das echt gesprochen jetzt? Ich muss auch mal? Ja, sie nickt, genau, okay. Der Typ hatte sicher einen Schock fürs Leben. Da küsste eine angebliche Mutter ihren angeblichen Sohn und presste auch noch ihre Hand auf seinen Schritt dabei. Als er ins Klo kam, war Thorsten wohl in einer Kabine, denen die Tür war verschlossen. Rainer selbst stellte sich an ein Pissoir und erleichterte sich. Als er ihn rausholte, merkte er, dass sein Schwanz wieder mal halbhart war. Caroline hatte echt eine starke Anziehung auf Männer. Kopfschüttelnd grinste er. Hinter ihm stöhnte jemand. Er drehte sich um. Da war nur die halb abgeschlossene Kabine. Rainer spürte, wie sein Glied, das er gerade wieder in die Hose schieben wollte, leicht härter wurde. Fuck, hatte das dem Typen etwa geil gemacht, dass er mit seiner angeblichen Mutter geknutscht und sie ihn befummelt hatte? Wieder stöhnte Thorsten. Er spürte, wie sein eigener Schwanz härter wurde, was weniger an der Tatsache lag, dass Thorsten geil auf Caroline war, sondern in seinem Kopf der Wichsende hinter der Tür stand. Er ging zu den Waschbecken hinüber und wartete. Er hörte das Geräusch eines Schwanzes, der eine nasse Eichel hatte. Kann man ja hören, wa? Er hörte das Geräusch eines Schwanzes, der eine nasse Eichel hatte und schnell gewichst wurde. Er kannte das Geräusch. Er hatte es nach langen Filmabenden, wen Sophie gegangen war, oft selbst so gemacht. Das Geräusch wurde langsamer und angestrengter. Dafür wurde das Stöhnen stärker. Wie alt war der Kerl? Dem Anschien nach sah er wie um die 50 aus, womit er ungefähre so alt sein dürfte wie Caroline. Plötzlich stöhnte Thorsten auf und Rainer spürte, wie sein Schwanz nun hart war. Zu gerne wäre er zu dem Kerl reingegangen und hätte sich einen blasen lassen, wobei Thorsten sicher überhaupt nicht an Männern interessiert war. Es dauerte einen Moment, da ging die Spülung und Thorsten trat aus der Tür, mit einer Hand am Hosenstall sah er erschrocken auf. Sie ist geil, was? Thorsten sah ihn lange an. Sie ist nicht wirklich deine Mom, oder? Rainer lachte. Sahen wir den so aus? Thorsten verzog das Gesicht. Naja, gefallen hat es dir bei der Vorstellung, wie ich meine Mutter ficke. Offenbar sogar so sehr, dass du dir gleich entwichsen musstest. Nach einem Moment sagte er hinzu, Vorwürfe kannst du uns nicht machen. Niemand hat deine Behauptung bestätigt. Der Kerl sah ihn arrogant an. Glaubst du, du kannst eine solch reife Frau überhaupt begreifen? Wie alt bist du? 19? Ärgerlich sah er ihn an. Ich bin 25 und ich glaube, dass jemand, der ein drittklassiges Casino führt, nicht so angeben sollte. Der Kerl sah ihn wütend an. Er wollte etwas sagen. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin Schriftstellerin und schreibe seit meinem 19. Lebensjahr Bücher. Ich verdiene wahrscheinlich in einem Monat so viel wie Sie in einem halben Jahr. Mal abgesehen davon, dass Sie mich duzen, sollten Sie die Fresse also mit Bedacht ausreißen, wen Sie mich beleidigen wollen. Er war stinksauer. Der Typ schien einfach nur ein Arschloch zu sein. Eigendeich. Eigendeich. Eigendeich. Eigendeich hätte ich Mitleide mit Ihnen. Sie habe sich so viel Mühe gegeben, Sie ficken zu können, und Sie schießt Sie so brutal ab. Jetzt allerdings verstehe ich, warum. Der Kerl wollte ihn schlagen. Er war unglaublich wütend. Rainer, der 6 Jahre Kampfsport gemacht hat, drehte sich mit Leichtigkeit zur Seite, verpasste ihm einen noch dabei einen Fausthieb in den Magen. Der Kerl brach lautlos zusammen. Er zückte seine Karte aus seinem Geldbeutel. Hier, falls Sie mich verklagen wollen, mein Anwalt hört sich Ihre Scheiße gerne an. Er warf dem Alten die Karte auf den Bauch, der krümmte sich. Er wusch sich die Hände, drehte sich um und ging. Er hatte zwar ein schlechtes Gewissen, dem Mann eine verpasst zu haben, aber was hätte er machen sollen? Bevor er die Tür schloss, meinte er noch, wen Sie nur auf Sex aus sind, gehen Sie in den Puff, ansonsten behandeln Sie Frauen anständig. Wen Sie eine Begleitung hat, egal ob männlich oder weiblich, oder Sie wie Tochter und Sohn aussehen, denken Sie an den Schlag und verhalten Sie sich höflich, sowohl der angeblichen Mutter als auch der Tochter oder Sohn. Ich habe jetzt ein Auge auf Sie. Er verließ das Klo und ging zu Caroline zurück, die ihn beunruhigt anstarrte. Alles okay? Er grinste frech. Ja, klar. Der Kerl ist aber echt ein armes Würstchen. Sie nickte. Ja, da hast du recht. Aber es gibt eben auch solche Menschen. Er nickte. Leider. Eigentlich schade. Auf dem Rückweg für Caroline selbst. Sie ließ sich von ihm führen. Als sie bei ihm angekommen war, wollte sie einen Film sehen. Er dagegen dachte an etwas anderes. Als sie wieder im Arbeitszimmer waren, das als provisorisches Wohnzimmer herhielt, drückte er sie gegen die Wand. Sie sah ihn an. Er legte eine Hand auf ihren Hintern, ihren kurzen Rock streifte er hoch und ließ seine Finger darunter gleiten. Ihr Atem wurde schneller, als er seine Finger zwischen ihren Slip und Haut schob. Er drückte seine wachsende Erektion gegen sie und ließ seine Finger in sie gleiten. Sie stöhnte und er küsste ihren Nacken. Er öffnete mit einer Hand ihre Bluse und sah, dass sie keinen BH trug. Er lächelte. Als er ihre Brustwarzen mit dem Mund zu saugen begann, stöhnte sie und er spürte, wie sie feucht wurde. Er ließ seine Finger in sie gleiten, immer tiefer, dabei spürte er, wie seine eigene Reaktion wuchs. Sie zog an seinem Shirt. Widerwillig zog er seine Finger aus ihr heraus, damit sie es ihm ausziehen konnte. Als es auf den Boden fiel, öffnete er den Rest ihrer Bluse und auch sie fiel zu Boden. Er kniete sich hin, zog ihr den Slip aus und küsste direkt ihre Muschi. Als sie ins Schlafzimmer kamen, trug er keine Hose mehr, legte sie aufs Bett und war direkt in ihr. Sie war so warm und feucht, dass jeder Stoß tiefer ging. Es dauerte länger als bei den letzten Malen und er genoss jeden Stoß, während sie unter dem immer tieferen Eindringen stöhnte und seinen Namen mehrfach zu rufen begann. Er spürte, wie sie sich mit einem Mal um ihn eng zusammenzog und wusste, sie hatte ihren ersten Höhepunkt. Er spürte, wie auch sein Schwanz sich anspannte und er spritzte ihr wieder tief in die Scheide, sodass, als er weitermachte und nicht darauf achtete, wie es in seinem Schwanz brannte, bei jedem Stoß spürte, er spürte, wie sein Sperma sich bei jedem Stoß über ihre Scheide und das Bettlaken verteilte. Das war der Anfang. Sie würde ihn noch öfter kommen spüren und dabei selbst ihre Höhenflüge haben.